Biodiversität in den Nachhaltigkeitsdiskurs aufnehmen. Dafür braucht es Vorbilder. Intellektuelle, HeldInnen, KünstlerInnen, Stars wie Leonardo DiCaprio, Prince William, Jane Fonda, die sich regelmäßig für den Klimaschutz stark machen. Oder Caroline Kebekus, Joko Winterscheid, André Schürrle, Bjarne Mädel und andere hier in Deutschland. Auch Bücher gibt es mittlerweile zuhauf über den Klimawandel und seine Folgen. Selbst ein Genre namens Climate Fiction existiert. Aber wo sind die Vorbilder und Intellektuellen, die genauso vehement und deutlich für Biodiversität eintreten? Dieses Thema ist in der ganzen Breite noch nicht Teil der Kulturszene oder des Nachhaltigkeitsdiskurses. Dafür wird es höchste Zeit. Ihr Einsatz ist für den Bewusstseinswandel, der ansteht, genauso unverzichtbar wie der von ErzieherInnen, LehrerInnen, ProfessorInnen oder natürlich von UnternehmerInnen und PolitikerInnen. Es gibt bereits fantastische Beispiele dazu. Sie reichen von Naturschulen wie der Pläsierschule im schwäbischen Backnang, wo es Hühner gibt, um die sich die Kinder verantwortlich und liebevoll kümmern müssen, bis hin zu Robin Wall Kimmerers Buch »Geflochtenes Süßgras«. Darin schreibt sie über die Fähigkeiten und Lehren der Pflanzen und verbindet dabei indigenes Wissen und wissenschaftliche Erkenntnisse auf einzigartige Weise. Das Buch wurde zu einem Überraschungsbestseller, was übrigens zeigt, dass die Sehnsucht nach größerer Nähe zur Natur durchaus vorhanden ist. Auch das Nature Writing im angelsächsischen Raum, ein Genre der Naturbeschreibung, das sich ausdrücklich von einer rein wissenschaftlichen Methode abhebt, gewinnt mehr und mehr Interesse. Die Ausstellungen Trees of Life und Die Intelligenz der Pflanzen, die 2019 bis 2020 im Frankfurter Kunstverein zu sehen waren und Wissenschaft mit Kunst und einem Plädoyer für den Naturschutz verbanden, sind ebenfalls besonders hervorzuheben. Und der Film My Octopus Teacher, mein Lehrer, der Krake, gewann 2021 sogar den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Er beschreibt die Beziehung des Autors und Filmemachers Craig Forster in den Tangwäldern Südafrikas mit einem Kraken.